Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Die CSU erhöht angesichts des Wahlergebnisses in Mecklenburg-Vorpommern den Druck auf Bundeskanzlerin Angela Merkel, ihre Flüchtlingspolitik zu ändern. CSU-Chef Horst Seehofer sagte der Süddeutschen Zeitung, die Lage sei für die Union höchst bedrohlich. Andreas Reuter. Die Menschen in Deutschland wollten diese Berliner Politik nicht, formuliert Seehofer in der Süddeutschen Zeitung. Seine mehrfachen Aufforderungen, den Kurs in der Flüchtlingspolitik zu ändern, seien nicht aufgenommen worden, beklagt sich Seehofer. Bis spätestens September, Oktober müsse nun aber eine Klärung her, fordert er. Angela Merkel hatte gestern Verantwortung für das schlechte Wahlergebnis der CDU übernommen, zugleich aber ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik verteidigt. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer kündigte an, die CSU werde bei einem Spitzentreffen der Großen Koalition am Sonntag einen umfassenden Forderungskatalog vorlegen. Von einem Weckruf durch die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern sprach der Innenpolitiker Stefan Meyer, CSU, in dieser Sendung. Es gehe mit Blick auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr allerdings nicht darum, sich rechts von der AfD zu positionieren, sondern einer zunehmenden Polarisierung in der Gesellschaft zu begegnen. Man muss zum einen bei der Bevölkerung authentisch deutlich machen, dass man die Ängste und Befürchtungen ernst nimmt, dass es durchaus auch Probleme gibt im Zuge der massenhaften Zuwanderung von Hunderttausenden von Flüchtlingen und Asylbewerbern. So zu tun, als gäbe es diese Probleme nicht, sei es auf dem Arbeitsmarkt, im Bereich der Integration, des Bildungssektors, würde eben genau auch wiederum das Gegenteil dessen erreichen, was wir eigentlich erreichen wollen, nämlich den sozialen und gesellschaftlichen Frieden wiederherzustellen. Das Ziel der CDU/CSU, so muss es gemeinsam sein, jetzt die gesellschaftliche Mitte wieder zu stärken. Und da geht es natürlich auch darum, deutlich zu machen, dass die Aufnahmekapazitäten Deutschlands nicht unendlich sind. In diesem Programm forderte der Publizist und ehemalige DDR-Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer mit Blick auf den Wahlerfolg der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, dass wir an der Maxime der Kanzlerin festhalten. Wir können das schaffen. Die Frage ist nur, wer ist wir, wer ist das alles, der das macht und was können wir schaffen und was können wir uns zumuten oder nicht zumuten. Also wir müssen weiterhin auch die europäische Solidarität einklagen. Wir erleben eine Blickverengung aufs eigene und brauchen eigentlich Horizonterweiterung in einer miteinander verflochtenen Welt. Wir brauchen wirklich, also vor Ort Gespräch mit den Menschen, die auch die Demokratie schon abgeschrieben haben und Reflexe gegen die da oben schüren. Diesen Menschen muss man sich stellen. So der Publizist Friedrich Schorlemmer. Beim G20-Gipfel in China sind die Präsidenten Obama und Putin zusammengekommen. Unter anderem ging es darum, eine gemeinsame Linie gegenüber dem Terror in Syrien zu finden. Jan van Aken, außenpolitischer Sprecher der Linken im Bundestag, nahm Bezug auf einen Vorschlag des türkischen Präsidenten Erdogan. Der wolle mit seinem Vorschlag einer Flugverbotszone in erster Linie die Kurden schwächen. Bei Erdogan geht es nicht um den Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat. Bei Erdogan geht es gegen die Kurden und Kurdinnen, die dort in Nordsyrien sind. Und ich glaube, es geht ihm darum, insgesamt die Situation dort vor Ort schlechter für die Kurden zu gestalten. Denn im Moment bekommen die Luftunterstützung zum Beispiel von den Amerikanern. Das ist ein ganz großer Konflikt zwischen den beiden NATO-Staaten, USA und Türkei. Die Amerikaner kämpfen mit den Kurden gegen IS. Die Türkei kämpft gegen die Kurden und da ist eine Flugverbotszone für Erdogan eine Möglichkeit, die Kurden zu schwächen. Die Bundesanwaltschaft sieht sich beim heute in Düsseldorf beginnenden Prozess gegen den Salafistenprediger Sven Lau gut gewappnet. Er soll 2013 im Großraum Düsseldorf als Anlaufstelle für eine Terrorgruppe gedient haben. Dirk Müller berichtet. So soll Lau zwei Männer als Kämpfer vermittelt und zwei Nachtsichtgeräte beschafft haben. Einer dieser beiden Männer soll nun als Kronzeuge gegen Lau aussagen. Der 35-Jährige hat immer wieder betont, er verfolge nur humanitäre Ziele und wolle den Menschen in Syrien helfen. Es gibt allerdings auch Aufnahmen, die ihn in Syrien auf einem Panzer zeigen. Dem WDR liegt außerdem ein Foto vor, auf dem Lau ein Sturmgewehr in die Kamera hält. Wann und wo es entstand, ist aber unklar. Das Verfahren vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf ist bislang auf 30 Verhandlungstage angesetzt. Sollte dem Angeklagten auch die Mitgliedschaft in der Terrorgruppe nachzuweisen sein, drohen bis zu 15 Jahre Haft. Die Waldbrände an der spanischen Costa Blanca sind weiterhin nicht unter Kontrolle. Marc Dugge mit Einzelheiten. Am Abend hatten Medienberichten zufolge mehr als 1000 Menschen aus Sicherheitsgründen ihre Häuser verlassen müssen. Viele verbrachten die Nacht in Notunterkünften. Ein Schwerpunkt der Brände sind die Gemeinden Shabia und Benitatschel in der Nähe der Stadt Benidorm. Hier verbringen auch viele Deutsche und Briten ihren Urlaub. Das Feuer war schon am Sonntagnachmittag ausgebrochen. Gestern hatten die Einsatzkräfte zeitweise geglaubt, die Lage unter Kontrolle zu haben. Doch dann brachen wieder neue Brände aus. Mehrere Löschflugzeuge waren im Einsatz. Auch in der Nacht kämpften Dutzende Feuerwehrleute gegen die Flammen. Die Brände werden begünstigt durch Trockenheit, Wind und hohe Temperaturen. Der Süden Spaniens durchlebt derzeit eine Hitzewelle mit Werten von bis zu 40 Grad.